Abschnitt 18 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Hildegundens Trauer. Erstens. Andere, denen Leid geschehen, dürfen klagen, ich muss schweigen. Wankt mein Mut in Furcht und Trauer, heitre Miene muss ich zeigen. Die mir ratend helfen könnte, schläft hier unterm kalten Steine. An der Linde ihr zu Häupten, sitz ich oft und weine. Weine, leise nur, ein Mutterschlummer, ist so leicht, sie wird es hören. Nein, es darf des Kindes Klage ihre Seligkeit nicht stören. Wenn es schauert hoch im Wipfel, neig ich mich zu bangem Lauschen. Sind es liebe Flüsterworte? Ach, es ist nur Windesrauschen. Weiß sie nicht, was mir geschehen? Hütet euch, dass ihr es saget. Kleine Engel, die ihr Botschaft zwischen Erd und Himmel traget. O, sie würde Urlaub heischend an der goldenen Pforte stehen. O, sie würd im Himmel weinen, wüsste sie, was mir geschehen. Zweitens. Einen wilden, stolzen Falken hat ich mir zur Lust gezogen. Mit dem Todespfeil im Herzen ist er fort, weit fortgeflogen. Liebt er Ring und Lederkappe? O, ins Weite mocht er streben, durch die Wälder mocht er schweifen, in den Wolken mocht er schweben. Frei und kühn ein Ziel dem Neide. Weh, ihn traf ein fremder Schütze, feig versteckt nach Schächerweise, mordlich mit verruchter Spitze. Seidne Bänder wollt ich winden, um sein glänzendes Gefieder, Silberfäden, goldne Schnüre, käm er nur, o käm er wieder. Weh um ihn den Hochgemuten, den ich mir zur Lust gezogen, mit dem Todespfeil im Herzen ist er fort, weit fortgeflogen. Drittens. Finstre Nacht und kalter Regen, und der Wald erseufzt im Winde. O ihr Stürme, wilde Wetter, wenn er lebt, o seid ihm linde. Treibt sein Kiel auf dunkle Meere, über Klippen, über Schlünde, all ihr Wasser, all ihr Wogen, wenn er lebt, so seid ihm linde. Irrt er auf verlassene Heide, suchend, wo er Obdach finde, führt ihn, all ihr guten Sterne, wenn er lebt, o seid ihm linde. All ihr Engel, ihr, der reichen Himmelsburgen Ingesinde, wo er ringe, wo er kämpfe, wo er sei, o seid ihm linde. Viertens. Auf dem Sande weiße Schwäne, Schwanenjungfrauen, die sich baden, die zum lauen Südsich schwangen, von den Nordlands Eisgestaden. Weiße Schwäne, wilde Mädchen, schön ist euer Los zu preisen. Durch die Wellen könnt ihr rudern, durch die Wolken könnt ihr reisen. Hätt ich eure Federhemden, durch die Himmelsräume flög ich, ihn zu finden, den ich suche, durch die Erdenreiche zög ich. Ihn zu finden, den ich suche, schweift ich rings in allen Meeren, wär's nur einmal ihn zu grüßen und dann trauernd heimzukehren. Fünftens. Wenig sprach er stets und einsam ging er meist auf stillen Wegen, längs des Bachs, durch Wies und Saaten und in fernen Waldgehegen. Dass er niemals, was er meinte, mir gestanden, darf's mich kränken? O, ich weiß ja, unsere Liebe ist so alt als unser Denken. Bebend sah ich seine Lippe, seine Wange sah ich brennen, und sein tiefes, treues Auge sagte mehr als Worte können. Sechstens. Mondbeglänzt im stillen Walde schläft der Teich in Farn und Moose. Mitternächtlich aus der Tiefe taucht die bleiche Wasserrose. Träumend nicken Buch und Birke, nicht ein Flüstern, nicht ein Schaudern, um im Schlummer nicht das süße Waldgeheimnis auszuplaudern. Nenupa, die weiße Blume, birgt sich gern in Nacht und Schweigen. Nur des Himmels treuen Sternen wagt sie schüchtern sich zu zeigen. Nur den kalten, keuschen Lichtern, die da dämmern fern und trübe, Nenupa, du weiße Blume, o wie gleichst du meiner Liebe. Siebtens. Zwischen Berg und tiefem Tale sprießt ein Kräutlein, heißt vergessen. Wunderkräutlein, wer es äße, könnte ganz gesund sich essen. Wer es fände, wem des Waldes dunkle Rätsel sich erschlössen, wer es pflückte, o er würde all sein bitteres Leid vergessen. Ward mir von des Himmels Mächten Leid ein volles Maß gemessen, Leid ist meine beste Habe, und ich will es nicht vergessen. Leid ist meine beste Habe, Leid um das, was ich besessen, ob ich auch vergessen könnte, dennoch will ich nicht vergessen. Wunderkraut, ob deine Blätter auf dem Gartenbeet mir sprössen, was ich leide, was ich liebe, will und mag ich nicht vergessen. Achtens. Wenn er auf den Schild, den Blanken, Pflicht und Vaterland geschrieben und von ihm geführt die Sachsen uns aus Mark und Gau vertrieben, wenn er käme für erlittne Schmach das Rächeramt zu üben, alle, die ihn feig verließen, strafend mit Gewalt genieben. Wenn er dann mich fragte, Hilda, bist du, was du warst, geblieben? Hasst ich ihn, mich selbst verachten, müsst ich, wollt ich ihn nicht lieben. Neuntens. Kommt ein fremder Mann geschritten, durch das Tal in Schnee und Eise, fremder Mann, wie mag ihn führen, her zu uns die Winterreise? Tritt er an des Hofes Pforte, pocht mein Herz in lautern Schlägen, trüg er Botschaft von dem einen, und ich flieg ihm rasch entgegen. Fremder Mann, der Wandermüde, Obdach heischt er oder Spende, und am Herd bei Krug und Schale wärmt er sich die starren Hände. Neues bringt er trübe Meere von Erfrornen und Vermissten, von der Hungerwut des Wolfes und des Fuchses argen Listen. Von der Not, die Reh und Hirsche treibt in Hütten und in Scheunen, dies und das, nur keine Kunde von dem einen. Rotes Gold, o einen Schild voll, wär es mein, ich gäb es gerne, jedem, der mir Botschaft brächte, von dem einen aus der Ferne. Zehntens. Krank am Leib und im Gemüte, krank zum Tod vom Biss der Schlange, ging er fort ein letztes Grüßen, winkt ich ihm vom Hügelhange. Letztes Grüßen? War's ein letztes, fahre wohl zum letzten Gange. War's ein letztes nicht, weswegen trieb es mich mit dunklem Drange? War's ein letztes nicht, weswegen klopft mein ahnend Herz so bange? Wenn er lebte, wo er lebte, Botschaft hätt ich lange, lange. Elftens. Kam er durch den Wald geritten, kam er durch das Feld gegangen, o wie glänzten seine Augen, o wie blühten seine Wangen. Steht er jetzt vor meiner Seele, der Verlorne, den ich liebe, o wie ist so bleich sein Antlitz, o wie ist sein Blick so trübe. Weiße Wände, Kienspanlichter, ihm zur Seite dunkle Schatten, stumm und ernst, als müssten morgen einen Toten sie bestatten. Zwölftens. Tritt der Händler in die Halle, gelb von Haut und schwarz von Haaren, viel geschwätzig auf den Tischen, legt er aus die bunten Waren. Scharlach von den Griecheninseln, lindisch Tuch und Mohrenseide, Stahlgewirk aus Mailands Essen und romanisch Goldgeschmeide. Wühlend in den sieben Sachen, kauft der Vater ganze Haufen, freut es mich, er würde gerne all den eitlen Kram mir kaufen. Und ich schenkt ihn gern den Mägden, sich zu putzen für den Freier, mir geziemt nur düstre Wolle, Tränentuch und Witwenschleier. 13. Eiger sagt ein dunkles Rätsel, sei der braune Schmiedebube. Regentriefend müd und hungrig trat er gestern in die Stube. Wohlgepflegt am frischen Feuer saß er dann und summte leise, wie im Traum geschlossenen Auges eine fremde, trübe Weise. Wendisch war's, des Falken Klage, der vom Walde weit im Bauer, einsam mit gelähmtem Flügel, sich verzehrt in Zorn und Trauer. Zaghaft sprach ich, singe weiter, wenn du kannst, die düstre Kunde, ob genesen der Gefangene, heimwärts flog zum grünen Grunde. Doch die schwarzen Locken schüttelnd, lacht er still, die Perlenzähne glänzten weiß und auf die Wange rollt ihm eine dicke Träne. 14. Grünt der Wald und blüht die Wiese, gehen die Mädchen in den Hagen, knüpfen Halme, zupfen Blätter, holde Antwort zu erfragen. Holde Antwort über einen, den sie meinen in Gedanken, wilde Rose, die ich suche, birgt sich unter Dorn und Ranken. Blätter fünf der wilden Rose, die wie Herzen sind zu schauen, was ich meine tief im Herzen, will ich heimlich euch vertrauen. Schreiben will ich auf das erste, stiller Liebe Runenzeichen, auf das erste und zweite, denn das erste wird nicht reichen. Bittre Klage auf das dritte, auf das vierte bittre Klage, ach, nicht 100 Blätter fasten, all den Kummer, den ich trage. Auf das fünfte, oh wie gerne, möcht ich meine Hoffnung schreiben. Da ich keine Hoffnung habe, muss es unbeschrieben bleiben. Mag der Wind die Runen lesen und verrauschen, keine Boten gehen von diesem Strand zu jenem, in das stille Reich der Toten. 15. Oft verloren in Gedanken sitzt der Vater tief bekümmert, was erregt ihn und bewegt ihn, wenn ihm feucht die Wimper schimmert. Traurig sucht mich oft sein Auge, doch sein Blick entweicht dem meinen, sieht er fort und lächelt trübe, oh, dann muß ich gehen und weinen. Niemals nennt er einen Namen, den ich nie zu nennen wage, ist es nicht, als ob er heimlich seinen Urteilsspruch beklage? Oft berät er sich mit Diethelm und ermahnt den biedern Alten, auf dem Habichtshofe alles wohl in Fug und Schick zu halten. Kann er hoffen, dass der Falke je zur Heimatstätte kehre? O, ich zittre, wenn ich denke, dass es dennoch möglich wäre. 16. Pfänder zwei, viel teure Pfänder, ließ er mir zurück beim Scheiden, reichen Hort, um den ein reiches Königskind mich mag beneiden. Pfänder zwei, viel teure Pfänder, hier den Ring zum Sein gedenken, dort das Schwert zum Aufbewahren, will ein Gott ihm Heimkehr schenken. Heimkehr, wenn in schwerster Stunde er noch heil zu hoffen wagte, krank an Glück, an Leib und Ehre, Unrecht wär's, wenn ich verzage. Ring, mich stets an ihn zu mahnen, still auf meinem Herzen ruhe, Schwert, bis er dich wieder fordert, harre sein in sichrer Truhe. 17. Mag der Mann mit Wort und Eisen trotzen dem Geschick, dem Harten, ihm gebührt es, Frauenwaffe ist Gebet und stilles Warten. Warten will ich Tag und Nächte, wandellos in Lieb und Treue. Reicher Gott, verzeih mir Armen, wenn ich sein mich nicht verzeihe. Hör mich, reicher Gott im Himmel, beten will ich Tag und Nächte, tu an ihm nach deiner Güte, was ihm frommt, du kennst das Rechte. Die den offenen Blick belastet, nimm ihm ab des Wahnes Binde. O, ich weiß, er sucht dich lange, hilf ihm, Herr, dass er dich finde. Schau ihn an mit mildem Auge, treuer Gott, den Tiefgebeugten, deiner Huld nur einen Funken, lass erbarmungsvoll ihm leuchten. Deines Lichts nur einen Schimmer, gieß auf seine dunklen Pfade, Gott, mein Gott, in seine Seele einen Strahl nur deiner Gnade. 18. Nächten sah ich ihn im Traume, die Erinnerung macht mich beben, wie er rang mit einer Wüsten, Wurmgestalt auf Tod und Leben. Hochgebäumt mit offenem Rachen, stürzt auf ihn das Ungeheuer, grauer Dampf entquoll dem Schlunde, Wut dem Blick und wildes Feuer. Schuppenringe, grimme Tatzen, sah ich um den Mann sich klammern, deutlich hört ich's, Hildegunde, war sein halberstickter Jammern. Fliegen wollt ich, ihn entreißen, aus des Untiers Klauen und Zähnen, doch gelähmt, gebannt, gebunden, konnt ich, Gott, mein Gott, nur stöhnen. Da, im Blute schwamm der Drache, und mein Held, sein lichtverklärtes Antlitz strahlt, und selig lächelnd hielt er hoch das Kreuz des Schwertes. 19. Auf dem Rheine Klee und Blumen, und die Drossel singt im Hagen, langer Winter, trüber Winter, ach, wie hab ich's nur ertragen. Seh ich rückwärts, zagen, hoffen, seh ich vorwärts, hoffen, zagen, immerfort der alte Zweifel, immerfort dieselben Klagen. Eitel ist es Wind und Wolke, Sonn und Mond nach ihm zu fragen, wenn er atmet, wo er atmet, eine wüsst es mir zu sagen. Eine, der die Himmelswandrer, all die Vögel, Botschaft tragen, mag sie auf das Frankenmädchen finster schauen, ich will es wagen. Ende von Abschnitt 18.